oft Stunden durch den Kiez hetzen. Nach deutschen Nachnamen suchen, Flugblätter in die Briefkästen. Während andere lieber viel schwätzen, sammeln sie Spritzen, Dreck und Nadeln auf irgendwelchen Spielplätzen. Sie sind jene, die du fast nie auf Konzerten siehst, die sich betrinken, wenn ein Freund unter der Erde liegt. Alle paar Monate ein Strafbefehl für nix. Ja, die Klagen kommen fix, bis die Existenz in Scherben liegt. Der Aktivist ist, der den Job verliert, nicht der Business-Typ, der sich am Klamottenverkauf die Nase Gold verdient. Sie wissen alle, dass sie mal den Knast von innen sehen, wer weiß, vielleicht schon morgen, falls es nicht noch heute passiert. Sie sind der Weizen von der Spreu sortiert. Sie sind der Grund, warum in diesen dunklen Zeiten nie die Hoffnung stirbt. Sie sind die, die sich niemals beschweren, für Deutschland geben, was sie haben. Dieses Lied ist für den harten Kern. Keiner kennt ihre Namen, kaum einer weiß, welche Lasten sie auf ihren Schultern tragen. Sie leben nur noch, damit Deutschland atmet. Sie sind die Helden der Straße. Keiner kennt ihre Namen, kaum einer weiß, welche Lasten sie auf ihren Schultern tragen. Sie leben nur noch, damit Deutschland atmet. Sie sind die Helden der Straße. Sie sind die, die mal Familien gründen, für die es Höheres im Leben gibt als Gehalt und Karrierewünsche. Deren Kinder einst, wenn der Rest feigt, zusieht und schweigt, ein Licht entzünden, die Richtung finden. Sie bringen Frühling dort, wo Winter ist, und manche sterben viel zu früh wie Mary, die oben im Himmel ist. Es zerfrisst mich innerlich, wenn ich dran denk, wie oft das Schicksal ein von ihnen einfach so aus unserer Mitte riss. Sie sind oft zu limitiert, etwas Besonderes, denn sie gehen durchs Leben immer nur mit offenem Visier. Egal was es kostet, ja, und egal ob es honoriert, wird keine Option für sie, die Hoffnung zu verlieren. Sie sind die, die keinen Preis haben, die, die sich mit reinschlagen. Dieser Schlag von Mensch, die für Ideale einfahren. Sie sind weiß, jung und zornig, meist da, wo vorn ist. Sie fordern die Freiheit wie Wallace. Keiner kennt ihre Namen, kaum einer weiß, welche Lasten sie auf ihren Schultern tragen. Sie leben nur noch, damit Deutschland atmet. Sie sind die Helden der Straße. Keiner kennt ihre Namen, kaum einer weiß, welche Lasten sie auf ihren Schultern tragen. Sie leben nur noch, damit Deutschland atmet. Sie sind die Helden der Straße. Ich red nicht von mir, ich bin kein Held, ich mach nur Musik. Finde nur Worte, die sich reimen, leiste meinen Teil in Form von MP3s. Musiker, wer sind wir schon? Wir geben nur Impulse in der Hoffnung, dass ihr sie zu Feuer macht. Feuer macht. Ihr seid der Flammenwerfer, Helden der Straße. Helden der Straße. Aber keiner kennt eure Namen, kaum einer weiß, welche Lasten eure starken Schultern tragen. Ihr lebt nur noch, damit Deutschland atmet. Ihr seid die Helden der Straße. Keiner kennt eure Namen, kaum einer weiß, welche Lasten eure starken Schultern tragen. Ihr lebt nur noch, damit Deutschland atmet. Ihr seid die Helden der Straße.